Straße auch die Tür bis oben zugemauert. In dieser Straße schon das vierte Haus. Grüner Efeu rankt hinauf, ob das noch lange dauert. Dort gräbt man dem Baum die Wurzeln aus. Ein alter Käfer aufgebockt, die Räder fehlen schon lange. Die Kinder drin sind auf Verfolgungsjagd. Vor den ersten leeren Häusern wartet schon die Ramme. Die hier wohnen, wurden nie gefragt. Sie ziehen ihren Plan durch. Die Leute müssen raus. Sie ziehen ihren Plan durch. Sie räumen jedes Haus. Sie ziehen ihren Plan durch. Die ganze Straße fällt. Bald werden's alle merken. Ein ganzes Viertel fehlt. Soll eine U-Bahn hin, darüber breite Straßen, ein Hochhaus mit Büros, ein Supermarkt. Ratet, wen das glücklich macht, wer hat die vollen Kassen, was wird aus dem Leben, das hier war? Höchste Zeit, dass sich die Menschen hier zusammenfinden, so wird die alte Straße wieder schön. Und sie passen auf, dass ihre Häuser nicht verschwinden. Sowas kann nicht oft genug geschehen. Sie setzen ihren Plan durch, dass diese Straße bleibt. Sie setzen ihren Plan durch, dass niemand sie vertreibt. Die ziehen ihren Plan durch. Doch hier zieht keiner aus. Das Recht wollen sie sich nehmen. Es geht um ihr Zuhaus. Es geht um ihr Zuhaus. Es geht um ihr Zuhaus.